daran denk, wie alles so kam. Dann zerreißt es mich innerlich, denn ich war immer da, hab alles gegeben, was ein Vater nur gerecht werden kann. Und jetzt schaut mich an, ich weiß nicht mit mir anzufangen. Man hat mir wirklich alles genommen, mein Stolz ist gebrochen, die Tränen meiner Seele sind erfroren. Ich kann nicht mehr, jegliche Hoffnung ist gestorben. Was soll ich nur machen, warum vergab, was habe ich nur getan, dass mich das Leben so bestraft. Ich wollte doch nur eine kleine Familie, das Leben an sich durch Höhen und Tiefen. Doch jetzt ist der Traum zerplatzt, an jenem Tag, als sie uns hinwegnahm. Zerbrach mein Herz, die Tränen waren nah, doch keiner hat verstanden, was das für uns bedeutet. Es war wirklich allem egal, mein Schatz hat geweint, doch es ließ sie kalt, kein Erbarmen, es musste so sein. Ich wollte das nicht, das müsst ihr mir glauben, darum hab ich gekämpft und hab verloren. Hab alles verloren, mein Fleisch und mein Blut, ich hoffe so sehr, es geht ihm gut. Und dass er niemals vergisst, wer wir sind, denn er hat es gesagt, wir sind Mama und Papa für immer und ewig. Gefesselt sitz ich hier, nicht lang wach, frage mich immer zu, was hab ich nur falsch gemacht? Sag mir, wie kann das sein, dass mich keiner versteht? Ich wollte doch nur eine Chance, doch habe sie nie bekommen. So wie versprochen und doch gebrochen, es tut immer noch weh, wenn ich heute die Bilder sehe. Es wird nie mehr so sein, dafür ist es jetzt zu spät. Mein einziges Kind ist nicht bei mir, wieso? Weshalb werde ich nie kapieren? Viel zu tief sitzt der Schmerz, denn mein Sohn, er fehlt mir so sehr. In jeder Sekunde, ob Tag oder Nacht, denke ich an ihn, wie es ihm geht oder was er gerade macht. Ich weiß es nicht, verdammt nochmal, ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt am Boden zerrissen und eines müsst ihr alle wissen. Ich wusste nicht, dass es so kommt, denn ich hab an das Gute geglaubt. Und so wurde mein Vertrauen missbraucht, es ist alles kaputt, alles für den Arsch. Das Bild der Familie zerbricht in zwei. Und was mir jetzt noch übrig bleibt, ist nur mein gebrochener Stolz. So lebe ich in mein Tag hinein. Thank you.